Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 50, Jena, 21. März 1796. Mein letzter Brief hat Ihnen nun schon gemeldet, liebster Freund, daß vor der Hand weder an Stanzen noch an etwas Episches bei mir zu denken ist. Ich kann also von Ihren Bemerkungen über den eigentlichen rechten Gebrauch gereimter Silbenmaße sobald keinen Gebrauch für mich selbst machen, obgleich ich Ihren Ideen im Ganzen beipflichte. Nur deucht mir, erklären Sie sich zu sehr aus dem innern Wesen, was oft nur zufällig ist. So glaube ich, dass der Reim seinen Ursprung einer Sprache zu danken hat, die viele Wörter mit gleichen Endungen besitzt, und dass teils dieses, teils die Bequemlichkeit für das Gedächtnis ihn einführte, dass sich der Reim sehr gut mit naiven Dichtungen vertrage, lehrt gerade sein Ursprung, denn die italienischen Dichter, die Minnesänger und Troubadours und dergleichen, obgleich sie den Alten an Wert nicht beikommen, gehören doch mehr in die Klasse der naiven als der sentimentalen Dichtung. Dann ist auch ferner nicht zu leugnen, dass der Reim in den fröhlichen und scherzhaften Gattungen sich mit der größten Naivität des dichterischen Gefühls verträgt. Ich will hier nur La Fontaines Erzählungen anführen. Mir deucht, dass sich die alten Silbenmaße, wie zum Beispiel der Hexameter, deswegen so gut zur naiven Poesie qualifizieren, weil er ernst und gesetzt einherschreitet und mit seinem Gegenstand nicht spielt. Nun gibt dieser Ernst, zum Beispiel im Fuchs, der Erzählung einen gewissen größeren Schein von Wahrhaftigkeit, und diese ist das erste Erfordernis des naiven Tons, wo der Erzähler nie den Spaßmacher spielen und aller Witz ausgeschlossen bleiben soll. Auch deucht mir, ist der Hexameter schon deswegen in dergleichen Gedichten so angenehm und vermehrt das Naive, weil er an Homer und die Alten erinnert. Übrigens bin ich mit Ihnen überzeugt, dass der Reim mehr an Kunst erinnert und die entgegengesetzten Silbenmaße der Natur viel näher liegen. Aber ich glaube, dass jenes Erinnern an Kunst, wenn es nicht eine Wirkung der Künstlichkeit oder gar der Peinlichkeit ist, eine Schönheit involviert, und dass es sich mit dem höchsten Grade poetischer Schönheit, in welche naive und sentimentale Gattung zusammenfließen, sehr gut verträgt. Was man in der neueren Poesie der Gereimten vorzüglich schöne Stellen nennt, möchte meinen Satz beweisen. In solchen Stellen ergötzt uns die Kunst als höchste Natur und die Natur als Wirkung der höchsten Kunst, denn erst dann erreicht unser Genuss seinen höchsten Grad, wenn wir beides zusammen empfinden. Das ist eine Unart des Reims, dass er fast immer an die Poeten erinnert, so wie in der freien Natur eine mathematisch strenge Anordnung, eine Allee zum Beispiel an die Menschenhand. Aber ich glaube, dass selbst dieses, wenn nur das übrige reine objektive Natur ist, der höchsten ästhetischen Wirkung nicht entgegen ist. Aber lassen Sie mich auch hier von den Reimen scheiden, wie ich in der Tat auf eine Zeit lang nämlich von Ihnen Abschied genommen habe. Es müsste denn sein, dass ich in meinem Schauspiel gereimte Szenen nach Shakespeares Beispiel einmischte, wozu es jetzt noch keinen Anschein hat. Ich bin jetzt wirklich und in allem Ernst bei meinem Wallenstein und habe die letzten 5 Tage dazu angewendet, die Ideen zu revidieren, die ich in verschiedenen Perioden darüber niederschrieb. Groß war freilich dieser Fund nicht, aber auch nicht ganz unwichtig, und ich finde doch, dass schon dieses, was ich bereits darüber gedacht habe, die Keime zu einem höheren und echtern dramatischen Interesse enthält, als ich je einem Stück habe geben können. Ich sehe mich überhaupt auf einem sehr guten Wege, den ich nur fortsetzen darf, um etwas Gutes hervorzubringen. Dies ist schon viel und auf alle Fälle sehr viel mehr, als ich in diesem Fache sonst von mir rühmen konnte. Vordem legte ich das ganze Gewicht in die Mehrheit des Einzelnen, jetzt wird alles auf die Totalität berechnet, und ich werde mich bemühen, denselben Reichtum im Einzelnen mit ebenso vielem Aufwand von Kunst zu verstecken, als ich sonst angewandt, ihn zu zeigen und das Einzelne recht vordringen zu lassen. Wenn ich es auch anders wollte, so erlaubte es mir die Natur der Sache nicht, denn Wallenstein ist ein Charakter, der, als echt realistisch, nur im Ganzen, aber nie im Einzelnen interessieren kann. Ich habe bei dieser Gelegenheit einige äußerst treffende Bestätigungen meiner Ideen über den Realism und Idealism bekommen, die mich zugleich in dieser dichterischen Komposition glücklich leiten werden. Was ich in meinem letzten Aufsatz über den Realism gesagt, ist von Wallenstein im höchsten Grade wahr. Er hat nichts Edles, er erscheint in keinem einzelnen Lebensakt groß, er hat wenig Würde und dergleichen. Ich hoffe aber nichts desto weniger auf rein realistischem Wege einen dramatisch großen Charakter in ihm aufzustellen, der ein echtes Lebensprinzip in sich hat. Vordem habe ich, wie im Posa und Carlos, die fehlende Wahrheit durch schöne Idealität zu ersetzen gesucht. Hier im Wallenstein will ich es probieren und durch die bloße Wahrheit für die fehlende Idealität, die sentimentalische nämlich, entschädigen. Die Aufgabe wird dadurch schwerer und folglich auch interessanter, dass der eigentliche Realism den Erfolg nötig hat, den der idealische Charakter entbehren kann. Unglücklicherweise aber hat Wallenstein den Erfolg gegen sich, und nun erfordert es Geschicklichkeit, ihn auf der gehörigen Höhe zu erhalten. Seine Unternehmung ist moralisch schlecht und sie verunglückt physisch. Er ist im Einzelnen nie groß und im Ganzen kommt er um seinen Zweck. Er berechnet alles auf die Wirkung und diese misslingt. Er kann sich nicht, wie der Idealist, in sich selbst einhüllen und sich über die Materie erheben, sondern er will die Materie sich unterwerfen und erreicht es nicht. Sie sehen daraus, was für delikate und verfängliche Aufgaben zu lösen sind, aber mir ist dafür nicht bange. Ich habe die Sache von einer Seite gefasst, von der sie sich behandeln lässt. Dass sie mich auf diesem neuen und mir nach allen vorhergegangenen Erfahrungen fremden Wege mit einiger Besorgnis werden wandeln sehen, will ich wohl glauben, aber fürchten Sie nicht zu viel. Es ist erstaunlich, wie viel Realistisches schon die zunehmenden Jahre mit sich bringen, wie viel der anhaltende Umgang mit Goethe und das Studium der Alten, die ich erst nach dem Carlos habe kennenlernen, bei mir nach und nach entwickelt hat, dass ich auf dem Wege, den ich nun einschlage, in Goethes Gebiet gerate und mich mit ihm werde messen müssen, ist freilich wahr. Auch ist es ausgemacht, dass ich hierin neben ihm verlieren werde, weil mir aber auch etwas übrig bleibt, was mein ist und er nie erreichen kann, so wird sein Vorsprung mir und meinem Produkt keinen Schaden tun, und ich hoffe, dass die Rechnung sich ziemlich heben soll. Man wird uns, wie ich in meinen mutvollsten Augenblicken mir verspreche, verschieden spezifizieren, aber unsere Arten einander nicht unterordnen, sondern unter einem höheren idealischen Gattungsbegriff einander koordinieren. Doch genug von diesen Resonements. Sie werden sagen, dass die Sache selbst allein hier entscheiden könne, und diese wird jetzt auch mein ernstliches Geschäft sein. Vor ihrer Ankunft in Jena, welche doch wohl im August erfolgt, werde ich noch nichts eigentlich ausgeführt haben, aber dann, hoffe ich, soll der Plan ziemlich zustande sein, und mit dem Plan ist auch die eigentliche poetische Arbeit vollendet. Übermorgen, liebster Freund, reise ich auf 14 bis 18 Tage nach Weimar, wenn meine Gesundheit es erlaubt. Ich habe Goethen versprochen, während Iflands Anwesenheit, der am Karfreitag ankommt, ihm Gesellschaft zu leisten, damit er für Iffland umso eher eine Sozietät eröffnen könne. Er wollte nicht gern zu viel Anstalten Ifflands wegen machen, und doch wissen Sie, dass man in Weimar alles aufbieten muß, um auch nur etwas von Sozietät zu haben. Nun geht ein Teil der Sozietätsarrangements auch auf meinen Namen, und wenn wir, Goethe und ich, beide zusammen sind, so verwandelt sich die ganze Historie in eine Komödie für uns. Seien Sie also so gut, lieber, mir Ihren nächsten Brief nach Weimar zu adressieren. Ihrer Frau unsere herzlichsten Grüße. Möchte sie doch endlich einmal wieder Besserung spüren. Ihr S.C.H.